wie Freunde zusammengehen. So geht's, mein Gott, mit mir. Wir halten zusammen, wie Freunde es tun. Weil wir uns so gut verstehen, ist schön das Leben. Er schenkt aus der Fülle mir ein Herz voll Glück. Ich weiß, dass die Freude hier stets fest besteht, weil Gott die Liebe ist, die nie vergeht. Das Leben ist herrlich, braucht nie zu sorgen. Er weiß ja um alles, mehr brauch ich nicht. Wo Menschen hier hilflos sind, dort ist mein Vater nah. Er zeigt, wie gewaltig und groß seine Macht. Wenn traurig des Vaters Kind, so strahlt die Sonne aus himmlischer Herrlichkeit vorbei die Nacht. Ich weiß, dass die Freude hier stets fest besteht, weil Gott die Liebe ist, die nie vergeht. Das Leben ist herrlich, braucht nie zu sorgen. Er weiß ja um alles, mehr brauch ich nicht.